Gar mancher findet's sonderbar, wie man in Sachsen spricht. Das D für T, das B für P gefällt den meisten nicht. Na lasst uns doch den Spaß bei euch zu Hause, Sprechter. Berliner, Bayern, Schwaben, das Deutsch vielleicht noch schlechter. Die sächsische Gemütlichkeit kennt jedermann im Rhein. Der Sachse schimpft nicht gleich drauf los und bleibt sich egal gleich. Doch wenn ihr ihn reizt und denkt, dass nie die Wut ihn prickelt, da seid ihr aber schief bedeutend schief gewickelt. Den Kaffee, ach, das alte Lied, liebt man in Sachsen sehr. Doch dass man dort wie Wasser braut, das stimmt nun schon nicht mehr. Ich trank in fremdem Land und kann mich gut erinnern, gar manchen Kaffee auch und meistens sehr viel dünner. Die schönsten Mädchen auf der Welt, hübsch, freundlich, akkurat, findet man bei uns im Sachsenland. Das ist ein wahrer Staat. Das Sprichwort hat ganz recht. Es stimmt schon, dass in Sachsen die schönsten Mädels so als wie auf Bäumen wachsen. In Sachsen, aus dem Erzgebirg, von Leipzig, von Dresden rum, es ist überall dasselbe Lied, verkauft man nicht für dumm. Er ist auf seinem Platz, an x beliebiger Stelle, und findet sich stets zurecht, denn Sachsen, die sind helle. Kennst du den? Nee. Den kennst du nicht? Nee. Sie ist so ein kleiner, dicker. Nee. Natürlich kennst du den. Nee. Der hat sich doch jetzt erst in eine Kneipe gekauft. Na, guck mal an. Den kennst du nicht? Na, warte mal, es ist mir bald wieso. Wohnte der nicht früher in der Kohlgartenstraße? Den meine ich. Das ist so ein kleiner, dicker. Das ist er. Ja. Na, was ist denn mit denen? Na, hey, der kriegt vielleicht immer Grenze. Warum denn? Ist denn der tot? Ach, oh, du Rindvieh, der ist doch nicht tot. Na, warum kriegt denn der nachher Grenze? Na, weißt du es denn nicht? Der ist doch in Schützenverein, in Turnverein, in der Gungurtscha, in der Freiwilligen Feuerwehr. Und jetzt ist der auch noch im Gastwirtsverein. Na, was du nicht sagst. Na, aber der kriegt vielleicht mal Grenze. Ach, du meinst wohl, wenn er stirbt. Na, wenn denn sonst. Na, da kann der aber lachen. In Leipzig im alten Dresdner Bahnhof. Der Zug ist gerade in Abgehen begriffen, das letzte Leitezeichen ist schon gegeben. Da stürzte man mit einem großen Paket durch die Perronsperre, lässt sich sein Billett abknipsen, springt in den Zug und schon fährt er weg. Er setzt sich in ein Coupé dritter Klasse. In dem Coupé sitzt noch ein einzelner Herr. Und zwischen beiden entspinnt sich folgendes Gespräch. Beinahe hätten Sie nicht erwischt. Ja. Wenn Sie einen Augenblick später kamen, da war der weg. Ja. Aber ich freue mich, dass Sie ihn doch noch erwischt haben. Entschuldigen Sie, mein Herr, ich hätte zu gerne gewusst, wo fahren Sie hin? Ich fahre nach Dresden. Hören Sie, wieder Zufall spielt, ich fahre auch nach Dresden. So. Tja, entschuldigen Sie. Das regt mich direkt auf, aber was haben Sie da in dem großen Paket? In dem Paket, da hab ich einen Munko. Einen Munko. Das sehen Sie in Mungo. Sagen Sie mal, Mungo, was ist denn das, Mungo? Das ist der Affe. Nun, sowas, der Affe. Sagen Sie mal, was frisst denn der Affe? Der frisst Schlangen. Und sagen Sie mal, Sie haben doch vielleicht keine Schlangen bei sich. Nee, aber ich habe einen Schwager und der träumt jede Nacht von Schlangen. Und die frischt der Mungo. So, hören Sie doch mal auf, mein Guter. Das sind aber doch gar keine richtigen Schlangen. Nur das ist ja auch kein richtiger Mungo. Auf der Dresdner Vogelwiese lebt sich's wie im Paradies, es ist eine wahre Götterlust. Arm und reich, kurz alle Leute laufen aus, wie nicht gescheitert, da fragt keiner, was das kostet. Essen kann man da und trinken, in der Wonne mehr versinken, das besonders den umgibt. Der in eines Zeltes Tiefe 15 Däppchen schlucksessive BAB gemütlich zippt. Zinse, das ist ein Pläsier, da geht jeder immer nein. Ich allfreilich mach mal sowas nichts, muss im Vogelwiese sein. Saure Gurken, welche Eier, kleine Fische stecken, Dreier, Pfefferkuchen, Marzipan. Und die altbekannten guten sogenannten Bratwurstbuden locken's Volk in Stremen an. Kirschen, Rätsche, Stachelbeeren, wenn sie noch so sauer wären, hier schmeckt alles, was man kauft. Schließlich lecke, lecke, lecke steht nach Fruchteis uns die Schmecke, wenn's auch auseinanderläuft. Sehen Sie, das heißt Appetit, alles werft man in sich nein. Ich allfreilich mag man sowas nicht, es muss im Vogelwiese sein. Chance, netten Akrobaten, Riesendamen, die sich laden, 10, 12 Zentner auf der Brust. Kautschuk, Fräuleins, Gymnastiker und der Originalkomiker, das zu sehen ist eine Lust. Überall, da fehlt's an Plätzen, hinten scheinen die Leute setzen, her kann man nicht noch sehen. Aber fällt der Vorhang endlich, jubelt alle selbstverständlich, ach Herr Jesus, das war schön. Sehen Sie, so auf Kalt ist doch eine wahre Bein. Ich erlaufe mir hoch nicht hin, es muss im Vogelwiese sein. Rutsche, Schaukeln, Karusselle, Rutschpartien mit Blitzesschnelle, nee, gibt's da eine Quiekerei. Oder beide Buchen schützen, wo die Bolzen aufwärts flitzen, an dem Vogel oben vorbei. Da zu stehen und aufzupassen, sich zerquetschen, Ball zu lassen von der Menschheit ringsumher. Ein Zipisen in der Hitze des Gefechts, die Zehenspitze, Herz, mein Herz, was willst du mehr? Ernte, haut mir plötzlich ins Krach, die Feier esse ein. Ich allfreilich tun sie sowas nicht, es muss im Vogelwiese sein. Und nur erst die Tanzlokale, wo die Holzauktionen malig junge Herzen froh vereint. Wo die Tour kostet 20 Fänge und der Saal bei dem Gedränge wie ein Nudeldopp erscheint. Wo der Ehemann voll Sünden seinen Trauring lässt verschwinden in der Westentasche froh. Und beim Ton der Klarinette huckt umher auf dem Parkette wie ein wildgewordener Floh. Sehen Sie, hübsch ist das ja nicht, doch wir wollen's mal verzeihen. Ich erhub doch nicht so, es muss ein Vogelwesen sein. Nach 8 so verhauenen Tagen, na, Sie müssen's selber sagen, sind die Kräfte ganz erschöpft. Sind die Stiefel ganz zerledert, Arm und Beine wie gerädert und die Pinke arg geschröpft. Kette dreht man bloß zum Scheine, denn die Uhr hängt auf der Leine, bis auf Weiteres hingeschleppt. Schulden hat man kolossale, außerdem dem prinzipalen Mädchen Vorschuss abgeknappt. Sehen Sie, auch noch weg und her ist das alles kein Gewinn. Aber deswegen rennt man doch zur Vogelwiese hin. Applaus. Die meisten Menschen sind abergläubisch. Wir Sachsen sind auch. Und der Freitag gilt bei uns als Unglückstag. Der Freitag, der ist nicht beliebt, das ist doch weltbekannt. Weil es noch Aberglauben gibt, hört man in Stadt und Land. Freitags nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitags nie, da halt ich mich zurück. Herr Meier trinkt 3 Liter Wein und seine Frau macht Krach. Wann wirst du endlich nüchtern sein? Da sagt Herr Meier schwach. Freitags nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitags nie, da halt ich mich zurück. Ein Auto saust den Berg hinab, die Bremse ist entzwei. Der Fahrer schreit, springt alle ab, da ruft Herr Dingeldein. Freitags nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitags nie, da halt ich mich zurück. Der Lohengrin im Opernhaus will grad um Elsa frein. Die Elsa zieht die Stirne kraus und singt voll Seelenpein. Freitags nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitags nie, da halt ich mich zurück. Zu mir, ich bin eine alberne Person. Die finden mich lächerlich. Nur was halten Sie denn von der Situation? Vielleicht verstehen Sie mich. Da liegt man als Baby im Steckissen rum und über sich Onkeln und Tanten. Na, wo ist denn die Kleine? Na, wo liegt sie denn drin? So dämlich waren meine Verwandten. Manchmal sang Papa mir ein Wiesenlied vor. Schlaf, Brümter, schlaf, Kindchen, schlaf. Er als Schauspieler machte mir weiß. Dein Vater hütet die Schaf. Da musst du lachen. Ganz einfach lachen. Das lacht von selbst in mir, das kitzelt so da drin. Sogar als Baby bei solchen machen. Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. Ich war damals 16 und schrecklich verliebt. Na Gott, wir waren ja alle mal jung. Und Robert war auch nicht viel älter als ich. Doch schüchtern und ganz ohne Schwung. Der stotterte zaghaft und wurde rot. Kein Wort, um mich anzuschauen. Ich will der 3 sein, bis in Tod. Darf ich ein Nest uns bauen? Da muss ich lachen. Ganz einfach lachen. Das lacht von selbst in mir, das kitzelt so da drin. Fort mal die Liebe bei solchen machen. Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. Den Eltern lach ich täglich im Ohr. mich zog's zur ernsten Muse. In Leipzig, da sprach ich das Gretchen vor. Ich fühlte mich schon wie die Duse. Komm, komm, schon weicht die tiefe Nacht, fleht Faust. Ich rief bedrängt, meine Mutter hab ich umgebracht, mein Kind hab ich ertränkt. Dann muss lachen. Ganz einfach lachen, das lacht von selbst in mir, das kitzelt so da drin. Man nahm mich komisch, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. So nahm's Leben seinen Lauf. Mein Sohn hat schon eine Braut. Enttäuscht rief er mich neulich an und hat mich anvertraut. Mama, wie ist denn das mit den Frauen? Was hab ich denn falsch gemacht? Ich wollte gern ein Nest ihr bauen. Die hat mich ausgelacht. Das lacht von selbst in mir, das kitzelt so da drin. Sogar beim Jungen, ich kennt mal eine Claim. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. So albern war ich und bin's noch. Na, vermutlich wird's weiter so gehen. Doch eines Tages, da hoffe ich doch, werde ich vor Petrus stehen. Das Hemdchen kurz, die Fliesel groß, so fliech ich zum Himmel hinein. Nun fragen sie mich, wie finden sie mich? Als Engel mit einem Heilchenschein. Zigarrenhändler Siesmilch und Krebse in meinen Laden rum. Ach, guten Morgen, Herr Schiemchen. Was steht denn zu Diensten? Morgen, ja, Herr Siesmilch, morgen, morgen. Ich hätte gerne eine Zigarre. Haben Sie noch die kleine A15? Ein Stumpen. Nee, nee, also kein Stumpen. Nee, es kann nur sein, dass sie 20 kostet oder 30. Hat der Mädchen die hier zu 40 offerieren? Nee, also, nee, nee, die war's nicht, die war's nicht. Ich hatte da so eine bestimmte Marke im Sinne, wissen Sie, spitzes Format und sehr handlich, mehr wie eine Corona, nee, also die war's auf gar keinen Fall. Mehr länglich, aber rund, wissen Sie, aber so ähnlich, wissen Sie, so ähnlich, die war's schon gar nicht, die Kiste kenne ich, ja. Nee, also auch nicht. Nee, nicht so hellbraun. Die war mehr ins Dunkle übergehen. Nee, auch nicht. Jetzt hole ich ihm schon den 9. Kiste dabei. Nee, auch nicht. Also Bauchbinde hatte sie nicht. Keine Brasil, nee, wenigstens keine ausgesprochene Brasil. Es war mehr so ein Zwischending zwischen hell und dunkel. Nee, auch nicht. Haben Sie denn keine Ahnung, was dran gestanden hat? Natürlich, wie war es gleich? Florfina hat dran gestanden. Und eine Krone hat sie gehabt und rechts und links so ein Schnullerich dran, wissen Sie? Dann hole ich Ihnen das 17. Kiste herbei. Jawohl, ja, das ist sie, die meine ich. Wie heißen die? Estremadura. Ja. Siehste, das war sie, das ist sie. Tja, also die will ich unter gar keinen Umständen wieder haben. Denn die schmeckte nach Rosshaare. Warum hießen ich nicht immer, mir Sachsen sind helle? Tja, weil die Sachsen immer recht haben, nicht? Ach so. Tja, wenn Sie zum Beispiel sagen, Rechen werden wir kriechen, dann kann das heißen, Regen werden wir bekommen oder Regenwürmer kriechen, nicht? Also, so oder oder so, nicht? Sie haben immer recht. Hm? Na, wenn Sie schon so klug sind, dann können Sie mir vielleicht auch einen Satz bilden mit Dresdner Heide. Dresdner Heide? Dresdner Heide? Nee, was soll denn das geben? Das ist doch ganz einfach. Was Dresdner Heide, da auch so raus. Ja, aber ich weiß jetzt auch eine Frage. Ich weiß auch eine Frage. Was ist denn das Gegenteil von Parterre? Parterre? Das weiß ich nicht. Nur so ganz einfach. Das Gegenteil von Parterre sind ein paar Dicke. Oh. Das war aber eine dicke Pflaume. Überhaupt, essen Sie Pflaumen gerne? Pflaumen gerne? Nee. Die spuck ich aus. Ich esse bloß die Pflaumen. Sagen Sie mal, was haben Sie für ein eichenartiges Kind? Hm? Neulich habe ich Sie rufen hören. Sigurd, Sigurd. Na und? Na und? Na, warum sagen Sie denn Sie zu Ihren Kindern? Nun sagen Sie doch mal was ganz anderes. Wie geht's denn Ihren holden Gatten? Ach, es geht schon wieder. Der trinkt jetzt Heilerde. Aha, Heilerde. Das ist so was für die Gesundheit, was? Na, freilich. So was wie Lehmbrei. Ach, du liebe Zeit. Doch. Ach, du. Du liebe Zeit, da hat der Kerl also doch schon wieder angefangen zu saufen. Auf der Festung Königstein muss doch auch eine Kirche sein. Die Kirche ist mit Stroh gedeckt, da haben die Meise reingehackt. Auf der Festung Königstein muss doch auch eine Orgel sein. Der Orgel spielt kein hohes A, das ist eine Ziehharmonika. Auf der Feste Königstein muss der hohe Kantor sein. Am Sonntag ist er Organist, in der Woche fährt er Mist. Auf der Festung Königstein muss der auch ein Lehrer sein. Der Lehrer, der ist dick und fett und frisst ein Kindersfrühstück weg. Auf der Festung Königstein müssen doch auch Mädchen sein. Hier kein Zeppel, da kein Zeppel, macht zusammen ein Bubikeppel. Auf der Festung Königstein muss doch auch ein Gastwirt sein. Der Gastwirt, dieser Fledermisch, der gießt das Bier gleich unterm Tisch. Auf der Festung Königstein muss doch auch ein Schneider sein. Hier eine Flecke, da eine Flecke, macht zusammen ein Babyregel. Auf der Feste Königstein muss der Ohren nicht nur sein. Hier ein Brettel, da ein Brettel, macht zusammen ein Abtrittsdeckel. Zwei Sachsen fahren in der Eisenbahn und der eine Sachse, der hat so eine ganz moderne sechseckige Brille. Und da guckt der andere immer und sagt, ach Herr Nachbar, entschuldigen Sie vielmals, was haben Sie für eine komische Brille? Sagt er, das sehen Sie doch, oh? Das ist eine moderne sechseckige. Also, eine moderne in eine sechseckige. Sagen Sie mal, Herr Nachbar, was sehen Sie da durch? Sagt er, im Moment sehe ich ein Rindvieh vor mir. Ach so, das ist eine Brille mit Spiegelgläsern, nicht? Ein Sachse kommt nach Berlin und sagt, bitte schön, Herr Wachmeister, ich möchte gerne ins Hotel zur Kleinbrust. Sagt der Wach, wo wollen Sie hin? Ins Hotel zur Kleinbrust. Hä? Das haben wir nicht. Wir haben Königshof, Edenhotel, Adlon, Bristol. Bristol, sehen Sie, da wollte ich hin. In unserer Dresdner Staatsoper ging es immer sehr vornehm zu. Und da kam einmal eine alte Dame und die hatte so ein Hörrohr, so ein altmodisches Hörrohr in ihrer Tasche, das so offen liegen, und ging in ihre Loge. Und der Logenschließer, der beobachtet die schon ganz misstrauisch, guckt immer in die Tasche. Die sitzt in der Loge und wie der Kapellmeister anfangen will, nimmt die das Rohr. Da geht er hin, klopft er auf die Schulter und sagt, sie, wenn sie einmal duden, fliegen sie raus. Ein Leipziger kommt nach Dresden, denkt, das ist verpipscht, jetzt bist du nur einmal in Dresden, musst doch mal in die berühmte Staatsoper gehen. Kauft euch einen Parkettplatz für 5 Mark und da geben sie dann Häuser. Da kommt doch im ersten Akt der Pilscherchor. Sagt er zu seinem Nachbar, ach, entschuldigen Sie vielmals, was sind denn das für welche da oben? Ach, sagt er, das ist der Pilscherchor. Ach, der Pilscherchor, Dankeschön. Sie, sagen Sie mal, was machen die denn eigentlich da oben? Ja, sagt er, ja, die laufen zu Fuß nach Rom. Also, zu Fuß nach Rom, Dankeschön. Sieh, ich muss Sie noch einmal belästigen, warum heißen das nun Pilscherchor? Ja, sagt er, die laufen zu Fuß nach Rom, weil es Pilscher ist wie mit der Eisenbahn. Ich schon mal einen Sachsen französisch singen hören. Das klingt schön. Parlez-moi d'amour. Redit de moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour week-end, toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous ai. Das ist Erotik. Ist denn Ihre Mieze immer noch bei Niedenfürs in Stellung? Meine Mieze? Bei Niedenfürs in Stellung? Wo denken Sie hin? Schon lange nicht mehr. Ich dachte. Nee, mein Mann will das nicht. Lieber soll sie zu Hause bleiben. Die paar Groschen, die machen's gerade auch nicht fett. Na eben. Das schleift sie sich ja an den Stiefelsohlen ab. Na. Eine Mark pro Stunde, na, das lohnt sich doch, weiß Gott nicht. Für eine Mark pro Stunde einen anderen Leuten Dreck hinterher rein. Das hat doch unsere Tochter nicht nötig. Für eine Mark pro Stunde sich abrockern. Und nachher sind zu Weihnachten so ein kleines Tellerchen mit Pfefferkuchen. Nee. Also wissen Sie, Herr Pepperts, wenn es nach mir ginge, da dürfte es überhaupt keine Dienstmädchen geben. Also nichts bezahlen und das Personal ausnutzen bis zum DZ. Bloß weil Sie sich einbilden, Sie sind was Besseres, wenn Sie sich ein Dienstmädchen leisten können. Also nee, Herr Pepperts. Das sage ich Ihnen, wenn es nach mir ginge, müsste die Unsitte mit dem Dienstmädchen, die müsste reinweg abgeschafft werden. Das dürfte der Staat gar nicht dulden. Das ist unsozial, in höchsten Grade. Das müsste radikal, müsste das verboten werden. Das ja finsterstes Mittelalter ist das ja. Na ja, da haben Sie recht. Meine Tochter's Dienstmädchen war andere Leiden machen, wo sie mit so feinen Herren geht. Ach nee, seit wann denn? Neuerdings. Was ist denn der von Beruf, wenn man fragen darf? Bei der Teutonia, ach, im Büro. Ach. Er sieht erst ganz wild auf unsere Mieze. Da werden sie wohl bald heiraten. Es wird nicht lange dauern. Nächstes Monat oder übernächstes. Haben Sie denn schon die Ausstattung beisammen? Na, so ziemlich, ja. der Wäsche, das Küchenbuffet, das Porzellan, der Waschmaschine, eine Fernsehtruhe. Na, wie steht's denn mit der Wohnung? Ach, die haben sie auch schon. Sie suchen bloß noch ein Dienstmädchen. Es waren einmal 5 Männer, die fuhren über den großen Teich. Der Schmitz vom Rhein, der Orje aus Berlin, Heim Petersen von der Vorderkant, der Sedlmeier aus München und E. Sachse war natürlich auch dabei. Schmitz aus Nippes reist nach Amerika. Eingehüllt in sein Lavadönchen steht er am Achterdeck und zulpt an der kurzen Pfeife. Da erfolgt eine gewaltige Explosion. Das Schiff bricht mitten durch und sackt weg. Schmitz lächelt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal keine reine Karre angedorn. Euer aus Berlin reist nach Amerika. Nachdem er einen Kreis eifriger Zuhörer erläutert hat, wie es da drüben aussieht, dudelt er nach dem Maschinenraum, wo er sich mit einem Kollegen aus Neubabelsberg verabredet hat. Da folgt eine gewaltige Explosion und der ganze Zimt fliegt in die Luft. Oh je. Hoffentlich hat meine Auguste kein Heckmeck mit der Versicherung. Heim Petersen reist nach Amerika. Er spaziert das Promenadendeck längs, kaut Brühen, spuckt ab und zu einen kurzen Bogen. Da folgt eine gewaltige Explosion. Das Schiff geht unter mit Hühn und Perdün, seufzt Heim. Schade, nicht? Gerade heute, wo mir der Stuart Snuten um Poten versprochen hat. Sedlmeier aus München fährt nach Amerika. Er sitzt natürlich im Speisesaal. Da folgt eine gewaltige Explosion. Sedlmeier trinkt in Seelenruhe sein Bier aus und brummt, indem sich das Schiff schon bedenklich seitwärts neigt. Wundern tat's mich nicht, bald der Maschinist der Preis war. Aus Urschatz reist nach Amerika. Er steht auf der Kommandobrücke neben dem verzweifelten Kapitän und will alles ganz genau wissen. Da folgt eine gewaltige Explosion. Und das Schiff geht unter. Während ihn die Fluten umspülen, sagt Naumann elegisch: Meins Wärchen. Eigentlich wollte ich mich ja verbrennen lassen. Als die Briefkästen noch blau waren, herrschte in gewissen Ortschaften der Brauch, bei der kirchlichen Trauung verschiedene Glocken zu läuten. Je nach dem Vorleben der Braut. Ein junges Paar saß vom Pfarrer, kommenden Sonntag sollten beide vereint werden. Nehmen wir die große oder die kleine, sagte der Geistliche. Der Bräutigam fummelte an seiner Krawatte rum. Die große, versicherte die Braut und machte auf Jungfrau. Scharf fasste der Geistliche den Bräutigam ins Auge. Tapfer hielt der junge Mann den Angriff stand. Natürlich die Große, versicherte er auch. Und dann etwas leiser. Aber wie wär's, wenn man mal da kleine bisschen dazwischen bimmeln täte. Sie wohnen doch in der Eisenbahnstraße. Hm? Warum? Ach Gottchen, ich frage eben bloß. Ja, wir wohnen in der Eisenbahnstraße. Warum? Wo wohnen Sie da? In der 88. Sie wohnen in der 88? Hm. Na, da müssen Sie es doch wissen. Das ist doch die Ecke, wo Brettschneiders wohnen. Warum? Na, das ist doch die Ecke. Ja, warum? Na, hören Sie, der arme Mann, der kann Ihnen aber leid tun. Wieso? Wieso denn leid tun? Na, wissen Sie es denn nicht? Na, was ist denn los bei Brettschneiders? Na, hören Sie, da sind doch die Jalousien runter. Na und? Na, wissen Sie es denn nicht? Ach Gottchen, das sind eben die modernen Einheiten da, ne? Er war doch Offizier. Und dann haben die sich doch schon immer nicht so richtig vertragen, ne? Und dann soll er ja auch eine Freundin gehabt haben. Eine Verkäuferin von Eulitz. Und da hat die Brettschneidersche ihre Sachen gepackt und ist fort bei Nacht und Nebel mit der ganz jungen Gerle. Wer? Der Brettschneidern. Na, glauben Sie es denn nicht? Ich sage Ihnen, die ist fort, die hat ihren Mann verlassen bei Nacht und Nebel. Sie hat den bloßen alten Schlafrock zu Hause gelassen und den Likörservie. Die Brettschneidern? Die Brettschneidern, wenn ich sie Ihnen sage, die ist ihr Mann durch den Lappen gegangen. Na, das sind eben die modernen Einheiten da. Ne? Aber keine Spur. Ich habe doch heute Vormittag noch mit dir gesprochen. Was? Die wollte meine Fruchtpresse von mir haben. Der Brettschneider? Ja, der Brettschneider. Warum soll denn die ihren Mann durch den Lappen gehen? Die sind doch ein Herz und eine Seele. Na, warum handen die dann die Jalousien unter? Weil sie die Gardinen waschen. Sehen Sie, ich hab mir doch gleich gedacht, dass da was nicht in Ordnung ist. Fitsche, Fitsche, Grüne, der Dreier, sie tracht Schiene. Ich wünsche euch ein langes Leben, der Herr soll euch sein Segen geben. Dreimal, dreimal um das Haus, gib nur Stückchen Kuchen raus. Ist der Kuchen nicht geraten, gib nur Stückchen Schweinebraten. Ist der Braten auch verbrannt, gib mir Stückchen Kuchen ran. Ich bin der kleine König, gib mir nicht zu wenig. Lasst mich nicht zu lange stehen, muss ein Häuschen weitergehen. Auf der Leipziger Messe, da hat's die große Fresse. Da kam der Polizist, der schrieb mich auf die Liste. Die Liste war zu klein, da wünsch wieder geht. Fußballspieler von Dresden an der Elb. Wir tragen schwarze Hosen und unser Dress ist gelb. Wenn wir es mal gewinnen, da ist die Freude groß. Da gehen wir in ein Wirtshaus und versauen's große Lust. Und wenn wir's mal verlieren, da ist es nicht so schlimm. Da ist nur fest trainiert. verlieren, da wär man schon wieder gewinnt. Wir Sachsen sind Helden, das wissen die Leute.